NDR Radio 3, Buch im Gespräch. Am Mikrofon ist Andreas Wank und im Studio begrüße ich Wilhelm Schmidt-Biggemann. Guten Abend, Herr Schmidt-Biggemann. Guten Abend, Herr Wank. Wir wollen über Ihr Buch sprechen, das unter dem Titel Philosophia Perennis und dem Untertitel Historische Umrisse abendländischer Spiritualität in Antike, Mittelalter und früher Neuzeit im Surkamp Verlag erschienen ist, sprechen. Der Titel Philosophia Perennis unterstreicht, dass es sich hierbei um ein, nun sagen wir mal, ein Phänomen handelt, das von Dauer ist. Mit anderen Worten, Spiritualität hat es immer gegeben und wird es womöglich immer geben. Aber damit ist wohl noch nicht geklärt, was Spiritualität philosophisch gesehen eigentlich ist. Was ist das? Ja, so ganz genau weiß man das auch philosophisch nicht. Es ist so ein ähnlicher Titel wie Metaphysik, aber da Metaphysik innerhalb der Philosophie festgelegt ist auf dasjenige, was denn Sein heißt, ist Spiritualität davon schon unterschieden. Ich habe den Begriff Spiritualität gebraucht für einen Stil der Philosophie, der innerhalb des jüdisch-christlich-islamischen Kulturkreises sich entwickelt hat und versucht, die theologischen Vorgaben des Monotheismus ernst zu nehmen, wie das ja bis in die Neuzeit weitgehend allgemeine Meinung gewesen ist, und dabei die Schöpfungstheologie, die Lehre vom Namen Gottes und die Vorstellung davon, dass die Welt sich aus einem spirituellen Kern entwickelt habe, zu kennzeichnen. Ob diese Spiritualität mit unserer Form gelebter Spiritualität, wie es sie in vielen religiösen Kongregationen gibt, noch etwas zu tun hat, ist eine sehr schwierige Frage. Zunächst geht es mir nur um diesen Zusammenhang der monotheistischen Philosophie, wie sie in Spätantike, Mittelalter und früher Neuzeit die normale Form des philosophischen Denkens war. Spiritualität ist eine Grundbedingung menschlichen Daseins. Es ist aber nicht identisch mit der Deutungsgeschichte von Spiritualität. Oder wie muss man das verstehen? Ja, also ob das ein Grundverhältnis menschlichen Daseins ist, das kann ich so nicht sagen. Ich weiß allerdings, dass es in eben der abendländischen Geschichte eine erhebliche Rolle gespielt hat. Und wenn man die Frage danach stellt, ob es etwas gäbe wie die Frage nach dem Ursprung schlechthin, dann kann man mindestens für den abendländischen Kulturkreis sagen, diese Frage ist gestellt worden. In anderen Religionen ist das keineswegs in der gleichen Weise der Fall. Und insofern kann man wohl von abendländischer Spiritualität reden. Ich habe gewisse Probleme, ob man den Begriff Spiritualität auf andere Religionsgemeinschaften oder Religionsregionen übertragen kann, ohne dass der Begriff dabei sehr unscharf wird. Die zentrale Voraussetzung einer solchen Spiritualität ist die Auffassung von der Zeichenhaftigkeit der Welt. Und das heißt, dass hinter den sichtbaren Dingen der Welt und hinter dem, was man sozusagen in dem Bewusstsein von Realia hat, noch eine tiefere, eine weitere Weisheit oder ein anderes Wissen verborgen sei. Kann man das so sagen? Ja, das ist jedenfalls ein Kern dessen, was diese abendländische Spiritualität ausgemacht hat. Es ist jeder Teil der Erfahrung, nicht nur die einfache Erfahrung von dem, dass mir meinetwegen der Wald, durch den ich gehe, zeigt, dass es Frühling, Herbst oder Sommer oder Winter ist, sondern dass dahinter die Vorstellung eines sich wiederholenden Zusammenhangs der Jahreszeiten, von denen man erwartet, dass sie erneut eintreten werden, dass sie sich ständig wiederholen werden, indem die Tiefe auch von dem deutlich wird, was eigentlich, es ist vielleicht ein bisschen emphatisch, das Geheimnis des Werdens ist, dass man nämlich damit rechnet, dass im Frühjahr die Bäume wieder grün werden und dass man sich darauf freut, dass es eine zeitliche Dimension in jeder Erfahrung gibt und dass, das ist sicher wesentlich, die Zuordnung dieser Zeitlichkeit der Erfahrung zu demjenigen, der sich freut, ein Teil dieser dann sehr viel komplexeren Sinngebung ist, als wenn man nur erkenntnistheoretisch durch den Wald gehen würde und sagen müsste, das ist eine Menge von Bäumen, durch die ich mich gerade bewege. Und das ist auch noch wieder etwas anders, als wenn man naturwissenschaftlich da herangehen würde. Das ist selbstverständlich was anderes als naturwissenschaftlich. Zu den Naturwissenschaften gehört die Frage nicht dazu, ob der Wald sozusagen ein Symbolzusammenhang ist. Anders als in den Naturwissenschaften gibt es in dieser Spiritualität durch die Jahrhunderte hindurch keine Gesetzmäßigkeit im engeren Sinne, oder wie sieht das aus? Doch, es gibt schon Gesetzmäßigkeiten, nur ist die Frage, was bedeuten die Gesetzmäßigkeiten? Bedeuten heißt, haben sie einen Sinn innerhalb einer Weltgeschichte? Und dabei ist wohl klar, dass für eine spirituelle Erkenntnis damit schon gerechnet werden muss, dass die naturwissenschaftlichen Gesetze funktionieren. Aber diese naturwissenschaftlichen Gesetze beziehen sich nur auf einen ganz geringen Bereich der menschlichen Erfahrung. Die gesamte Erfahrung der Symbolik, die gesamte Erfahrung der Geschichtlichkeit und die gesamte Erfahrung eines Sinns für das menschliche Leben ist innerhalb der naturwissenschaftlichen Fragestellung überhaupt nicht präsent. Wie ist es denn eigentlich mit dem, was wir heute unter dem Begriff der Esoterik oder der esoterischen Zusammenhänge meinen? Also wir sprechen ja davon, dass eine stärker gewordene Spiritualität in der Gegenwart eine Rolle spielt und setzen das aber eben gleich mit Esoterik. Das würden Sie aber sicherlich nicht tun. Nein, jedenfalls nicht unmittelbar. Es ist wohl wahr, dass die Esoterik mit den Momenten der theologisierten bzw. der innerhalb theologischer Muster erklärten Weltzusammenhänge eine nicht unerhebliche Rolle spielt und dass die Muster, die vor allen Dingen in der Spätantike und im Mittelalter zur Naturerklärung benutzt worden sind, in der Esoterik, auch in der neueren, eine erhebliche Rolle spielen. Aber dazwischen gibt es einen gründlichen Bruch. Und dieser Bruch ist der, der in der Aufklärung passiert ist. Der unmittelbar theologische Zusammenhang der Weltsicht ist mit der Kritik, der Religionskritik, der Aufklärung in seiner Selbstverständlichkeit zerbrochen. Es ist die enge Verbindung zwischen Theologie und Philosophie und Religion, die ich in meinem Buch darzustellen versucht habe, durch die historische und vor allen Dingen philologische und philosophische Religionskritik in einer Weise, wie soll man sagen, destruiert, muss man wahrscheinlich sagen, dass nur noch so etwas wie ein Gerippe der ursprünglichen Vorstellungen übrig geblieben ist und die gesamte spekulative Energie, die es in den alten Theologien gegeben hat, in der Esoterik abhanden gekommen ist. Das ist seinerseits wieder ein sehr komplexer Prozess. Mir kam es in meinem Buch darauf an, das Weltbild sozusagen, was vor der Aufklärung normal war und was dann durch die Aufklärung zerbrochen worden ist, darzustellen. Das hat es bislang so noch nicht gegeben und ich hatte einfach nur die Vorstellung, es müsse mal möglich sein, die Denkzusammenhänge, die vor 1700 normal gewesen sind, in einem Panorama darzustellen. Ganz herzlichen Dank, Herr Schmidt-Bickemann. Am Ende der Sendung nenne ich noch einmal den Titel des Buches, über das wir gesprochen haben, Philosophia Perennis, historische Umrisse abendländischer Spiritualität in Antike, Mittelalter und früher Neuzeit. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen und kostet 148 Mark.